ganz einfach ist, der Leiter hochzusteigen, um zu den... Nochmal absetzen. Wie heißt? Nicht ganz einfach war es, der schmalen Leiter auf die Dreschmaschine an den Einlegetisch. Nicht ganz einfach war es, der schmalen Leiter. Ach, setz noch mal ab. Was ist denn das? Nur fahren wir mal zurück, verflucht und zugenäht. Nicht ganz einfach war es, der schmalen Leiter der Dreschmaschine emporzusteigen, um an den Einlegetisch zu kommen. Hier sind 2, 4, 6 Kollegen, Kolleginnen beschäftigt, Gerstengauben auf den, wie nennt sich das Ding nur wieder hier? Einlegetisch. Hier sind 2, 4, 6 Kolleginnen damit beschäftigt, unaufhörlich Garben auf den Selbsteinleger zu werfen, und die Gerstengarben werden, noch einmal absetzen. Nicht ganz einfach war es, der schmalen Leiter auf die Dreschmaschine zu steigen, wo wir jetzt an dem Einlegetisch stehen. 6 Kolleginnen sind damit beschäftigt, in unaufhörlicher Folge Gerstengarben auf den großen Selbsteinlader hier zu legen. Und die Gerstengarben werden von den unersättlichen Schlund der Maschine sofort verschlungen. Nun, und man muss hier wirklich, wirklich flink sein, um hier nur dem Arbeitstempo folgen zu können, was? Ja, hier muss man sehr flink sein. Es muss immer, wenn eine Garbe vom Wagen runtergegeben wird, dann muss man schon sich bücken, damit man auch schnell nachkommen kann. Ja, Kollegin, wir müssen sofort mal unterbrechen. Hier werden schon ein paar Garben wieder hochgeworfen. Wollen wir uns dann kurz einmal mit der anderen Kollegin unterhalten? Hier geht heute Abend sehr flink zu. Wie bitte? Und die Arbeit macht uns sehr viel Spaß. Ja, und wir müssen noch erwähnen, das haben wir unseren Hörern noch nicht gesagt, dass es bereits 21 Uhr ist und die Scheinwerfer beleuchten uns hier, ja? Es ist bereits 21 Uhr und die Scheinwerfer beleuchten uns hier. Und wir sind heute noch fleißig beim Arbeiten. Ja, und ich habe selber früher schon oft gedroschen. Ich denke gerade dran, wie ich in den... Und ich habe früher schon oft gedroschen, gerade... Und ich habe in der heißen Sommerzeit, und da war es am Tage weniger angenehm zu dreschen. Soll ich euch sagen hier? Wie bitte? Was soll ich sagen? Nee, sag doch bitte was. Und ich habe früher schon selbst viel gedroschen. Und es war oft sehr heiß. Noch was? Noch was? Ja, und das ist doch jetzt viel angenehmer, was? Ja, jetzt ist viel angenehmer. Setz nochmal ab. Wir fangen nochmal an. Ja, aber... Ich denke auch, dass die Arbeit Freude macht, denn es ist doch letzten Die Arbeit Endes, macht uns bestimmt sehr viel Spaß, und wir sind gern dabei. Ja, und es ist doch letzten Endes auch der sichtbare Erfolg in einer Arbeit eines ganzen Jahres, ja? Nun gut, und hier dieser eine Wagen, oh, der ist hier schon, da komme ich gar nicht mehr runter. Nun, ich werde mal einen kleinen Sprung versuchen, um auch einmal mich mit...